Erster, als sie nach Jerusalem kamen, in der Nähe vom Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger los. Zweiter, er sagte zu ihnen, geht in das Dorf vor euch. Dort findet ihr eine Eselin und ein Fohlen. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Dritter, wenn euch jemand fragt, sagt, der Herr braucht sie. Dann lässt er sie sofort gehen. Vierter, das geschah, damit das Wort des Propheten wahr wird. Fünfter, sagt den Menschen in Jerusalem, euer König kommt zu euch. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel und einem jungen Esel. Sechster, die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen sagte. Siebter, sie brachten die Eselin und das Fohlen. Sie legten ihre Kleider auf die Tiere. Jesus setzte sich darauf. Achter, viele Leute legten ihre Kleider auf den Weg. Andere schnitten Zweige von Bäumen und legten sie auch auf den Weg. Neunter, die Leute, die vor und hinter Jesus gingen, riefen, Hosianna, Sohn Davids. Gott segne den, der im Namen des Herrn kommt. Hosianna im Himmel. Zehnter, als Jesus in Jerusalem ankam, war die ganze Stadt aufgeregt. Die Leute fragten, wer ist das? Elfter, die Leute sagten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Zwölfter, Jesus ging in den Tempel. Er jagte alle Händler aus dem Tempel. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Bänke der Taubenverkäufer um. Dreizehnter, Jesus sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Haus für Gebete. Aber ihr macht es zu einer Räuberhöhle. Vierzehnter, Blinde und Lahme kamen zu Jesus im Tempel. Er heilte sie. Fünfzehnter, die Priester und Schriftgelehrten sahen seine Wunder. Sie hörten, wie die Kinder im Tempel riefen, Hosianna, Sohn Davids. Da wurden sie wütend. Sechzehnter, sie sagten zu Jesus, hörst du, was die Kinder rufen? Jesus antwortete, ja. Habt ihr nicht gelesen, aus dem Mund von Kindern und Babys kommt Lob für dich? 17. Jesus verließ sie und ging aus der Stadt nach Bethanien. Dort übernachtete er. 18. Am nächsten Morgen ging er früh zurück in die Stadt. Er hatte Hunger. 19. Jesus sah einen Feigenbaum am Weg. Er ging zu ihm, fand aber nur Blätter. Er sagte zum Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Sofort verdorrte der Feigenbaum. 20. Die Jünger sahen das und waren überrascht. Sie fragten, wie konnte der Feigenbaum so schnell verdorren? 21. Jesus antwortete ihnen, ich sage euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr viel tun. Ihr könnt zu einem Berg sagen, heb dich auf und fall ins Meer. Dann wird es geschehen. 22. Alles, was ihr im Gebet mit Glauben bittet, werdet ihr bekommen. 23. Jesus kam in den Tempel und lehrte. Die Priester und die Ältesten des Volkes kamen zu ihm. Sie fragten, mit welcher Macht tust du das? Wer gab dir diese Macht? 24. Jesus antwortete ihnen, ich will euch auch etwas fragen. Wenn ihr mir antwortet, sage ich euch, mit welcher Macht ich das tue. 25. Woher kam die Taufe von Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie dachten nach, wenn wir sagen, vom Himmel, dann fragt er uns, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? 26. Wenn wir sagen, von Menschen, dann haben wir Angst vor den Leuten. Denn alle hielten Johannes für einen Propheten. 27. Sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht. Jesus sagte zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welcher Macht ich das tue. 28. Was meint ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Kinder. Er ging zum ersten und sagte, Kind, geh heute im Weinberg arbeiten. 29. Das Kind antwortete, ja, Herr. Aber es ging nicht. 30. Der Mann ging zum zweiten Kind und sagte dasselbe. Das Kind antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid, und es ging doch. 31. Welches von den beiden Kindern hat getan, was der Vater wollte? Sie sagten, das zweite. Jesus sagte zu ihnen, ich sage euch wirklich, die Zöllner und Prostituierten kommen vor euch in Gottes Reich. 32. Johannes kam zu euch und zeigte euch den richtigen Weg. Aber ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner und Prostituierten glaubten ihm. Ihr habt es gesehen, aber ihr habt eure Meinung nicht geändert. 33. Hört ein anderes Beispiel, ein Mann pflanzte einen Weinberg. Er baute einen Zaun, eine Presse für Wein und einen Turm. Dann gab er den Weinberg an Weingärtner und reiste in ein anderes Land. 34. Als die Erntezeit kam, schickte er seine Diener zu den Weingärtnern. Sie sollten seinen Anteil an der Ernte holen. 35. Die Weingärtner nahmen die Diener. Sie schlugen einen, töteten einen anderen und steinigten den dritten. 36. Der Mann schickte wieder andere Diener, mehr als beim ersten Mal. Aber die Weingärtner taten dasselbe mit ihnen. 37. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen. Er dachte, meinen Sohn werden sie respektieren. 38. Als die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. Dann gehört sein Erbe uns. 39. Sie nahmen ihn, brachten ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. 40. Wenn der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? 41. Sie sagten zu Jesus, er wird die bösen Männer schlimm töten. Er wird den Weinberg anderen Weingärtnern geben. Diese werden ihm die Früchte zur richtigen Zeit bringen. 42. Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nicht in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute nicht wollten, ist der wichtigste Stein geworden. Gott hat das gemacht. Es ist wunderbar für uns. 43. Darum sage ich euch, Gottes Reich wird euch weggenommen. Es wird einem Volk gegeben, das gute Früchte bringt. 44. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen. Auf wen der Stein fällt, den wird er zerstören. 45. Die Priester und Pharisäer hörten seine Beispiele. Sie verstanden, dass er über sie sprach. 46. Sie wollten Jesus festnehmen. Aber sie hatten Angst vor den Leuten. Denn die Leute hielten Jesus für einen Propheten.